sind am Samstag in der Nacht da tanzen gehen. Rusch auf den Wangen, a Spanger im Ohr, die Locken zum Aufdrehen. Mit einer Föhnfrisur in der Jeansjacken stehen, auf rollende Schuhe, Eis lutschen geht. Sie sind Sweet Weekend, die Liebe es einfach nicht zum Widerstehen. Wenn's noch lang so schaut, fliegen Herzerl aus die Augen. Wenn Zuckerpuppen käst mit dem Schulterblattl zucken, muss sie zu weit drucken oder gehen. Mit einem Petticoat in Rot und dem Wimpernaufschlag kannst dem Dieter Teufel seit nicht widerstehen. I said, baby, you make me crazy. I said, baby, don't you love me so. Wenn der Retro-Look auf ein Dirndl trifft, schreit's noch zu Kassiers Lilli-Lippenstift. Es ist der Lidschattenblick, der die Männer verzückt, Punkt, ein Laufenkleid, sanschick. Sie hat zu mir gesagt beim Vorübergehen, darf ich bieten oder magst da tanzen gehen, da tanzen gehen, so wie's früher war, ein Rock'n'Roll aufs Parkett hinlegen. Wenn's noch lang so schaut, fliegen Herzerl aus die Augen. Wenn Zuckerpuppen käst mit dem Schulterblattl zucken, muss sie zu weit drucken oder gehen. Mit einem Petticoat in Rot und dem Wimpernaufschlag kannst dem Dieter Teufel seit nicht widerstehen. I said, baby, you making me crazy. I said, baby, don't you love me so. Wenn Zuckerpuppen käst mit dem Schulterblattl zucken, muss sie zu weit drucken oder gehen. Mit einem Petticoat in Rot und dem Wimpernaufschlag kannst dem Dieter Teufel seit nicht widerstehen. I said, baby, you make me crazy. I said, baby, don't you love me so. Don't you love me so. Love me so.